Die Verhandlungen gehen jetzt dem Ende zu. Und die aktuellen Vorschläge würden die Datenschutzregularien verstärken. Und wir als deutsche Piraten müssen uns in diese Diskussion stärker einbringen. Für uns als Europaabgeordnete ist es nicht immer leicht zu schauen, was jetzt richtig ist und was nicht. Da steckt viel Detailarbeit dahinter. Wir hoffen, dass wir in Schweden eine breitere Öffentlichkeitsarbeit machen können mit Flyern und so weiter. Und es würde sehr helfen, wenn die deutschen Piraten dabei unterstützen. Amelia hat 123 Artikel zum Datenschutz ins Europaparlament eingebracht und möchte einen Konsens in der Datenverarbeitung erreichen, sodass alle Institutionen, die mit privaten Daten arbeiten, gleiche Richtlinien einhalten müssen. Wenn wir mehr Informationen zu ihrer Arbeit dazu haben möchten, verweist sie auf ihren Blog. Da ist sehr viel nachzulesen und man kann auch mit ihrem Büro in Kontakt treten, um Näheres zu erfahren. Wenn man Einfluss in die Debatte nehmen will, dann kann man das tun und auch gerne daran mitarbeiten. Und je mehr Mitgliederstaaten daran mitarbeiten, umso besser. Ein weiterer Punkt, der wichtig werden wird in den nächsten Jahren auf EU-Ebene, wird das Copyright-Problem sein. Da geht es natürlich um das um die Neuregelung vom Immaterialgüterrecht bzw. geistigem Eigentum. Und es ist wichtig, dass wir darauf hinarbeiten, dass die Menschen in der Lage sind, so miteinander zu kommunizieren, wie sie möchten und sich auch auszutauschen. Auf Europaebene geht alles langsam vonstatten. Wenn dieser Prozess jetzt begonnen wird auf EU-Ebene, wird es 5 bis 10 Jahre dauern, bis etwas umgesetzt wird. Wir müssen diesen Prozess den ganzen Weg lang begleiten. Unser Büro hat erarbeitet, wie wir Barrieren umgehen können, die es den Leuten erschwert, daran mitzuarbeiten. Wir haben Links, wie man an Umfragen teilnehmen kann, die auf meiner Homepage ameliaandersdotter.eu verfügbar sind. Und es gibt auch Anleitungen in PDF-Form. Und so viele Bürger wie möglich müssen daran teilnehmen, damit die EU merkt, dass viele Bürger daran interessiert sind und ein Auge darauf haben. Noch wichtiger ist die Information Society Directive, Übersetzung folgt. Hier geht es auch um die Copyrights in der Informationsgesellschaft. Das war der Grundstein, dass die Piratenpartei in Schweden 2006 gegründet wurde. Darum haben wir in Schweden eine sehr starke historische Bindung zu dieser Initiative bzw. Richtlinie. Da geht es vor allem auch darum, dass jeder Bürger, jeder Lehrer Material zur freien Verfügung hat und auch weiß, wie er mit Copyright-Richtlinien umzugehen hat. Es gibt da einen Commissioner, der für den internen Markt zuständig ist. Der sagt, dass wenn man das Copyright lockert, das Gesetz schwach machen würde. Wir wollen daran arbeiten oder arbeiten darauf hin, dass der nächste Commissioner, der in dieser Position ist, eine andere Position zu dieser Richtlinie einnimmt. Das Gesetz ist nämlich nur stark, wenn es auch von der Öffentlichkeit akzeptiert wird. Was wir jetzt von den deutschen Piraten brauchen, ist, wir brauchen Kontakte, ich brauche Kontakte zu deutschen Piraten, die mitarbeiten wollen, die mein Büro kontaktieren. Wir brauchen das für die tägliche Arbeit und auch für die Arbeit an den Richtlinien. In der Copyright-Reform brauchen wir Ideen, wie wir das so weit wie möglich in das Licht der Öffentlichkeit rücken können. Es können Fragen an mich gerichtet werden, entweder heute in der Diskussion oder auch per Mail. Und dabei möchte ich es jetzt auch erstmal belassen, ansonsten verliere ich mich in Details. Und jetzt möchte ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Und ja, jetzt möchte sie an der Debatte teilnehmen. Ja, vielen Dank, Tirdis. Ich hoffe, du rennst jetzt nicht direkt weg. Ganz kurz in dem Zusammenhang, weil bei den genannten Punkten wollte ich jetzt... Oh, sorry, so you can hear me, but no one translated, excuse me? Nein, Grumpy, also sie kriegt es übersetzt und sie kann nicht auf Englisch, auf Deutsch nicht hören. Aber wenn du kurz mit ihr reden willst, dann kannst du auch in den IBS-Raum gehen und auf Englisch mit ihr reden. Okay, Verzeihung. Ich wollte jetzt ganz einfach nur fragen, weil ihre letzte Frage war ja nach dem Motto, hat einer der Anwesenden hier sozusagen spontan für eine der möglichen, also wir sagen nicht Lösungen, aber Hilfestellungen, die wir bieten können, einen konkreten Vorschlag? Ich frage jetzt mal vielleicht Patrick oder Alex oder wie gesagt Daniel, Tyler, Bill Crane. Kannst du deine Frage nochmal wiederholen, bitte? Amelia hatte ja gerade die Frage gestellt, mehr oder weniger, für die anstehende Europawahl oder beziehungsweise schon bis dahin für die Bereiche wie gegen IPRED mit der großen Konsultation, wo sie ja das How-To ausgearbeitet hat. Wie können wir auf EU-Ebene gemeinsam den Schweden oder unseren schwedischen Piraten in Brüssel helfen? Okay, darf ich auf Englisch sprechen? Wenn du auf Englisch sprechen möchtest, dann geh bitte in den Amelias-Raum, dann wirst du auch übersetzt. So, ich werde jetzt Richtung Publikum übersetzen, weil jetzt ist der Patrick runtergegangen. Patrick zersägt uns gerade das Übersetzungskonzept und spricht von einem Parlamentarier, wessen Namen ich leider nicht verstanden habe, Jan, der auch ein Konzept hat zu der gestellten Frage, so von Datenschutz. Es geht um Schutz der privaten Daten, wie IP-Adressen zum Beispiel, die nicht weitergereicht werden sollen ohne entsprechende Hürden. Jetzt geht es um Clean IT. Wo die EU Internetgesellschaften davon überzeugen soll, freiwillig das Internet zu zensieren. Also sollten wir diese Vorhaben bekämpfen, damit die das zu sich zum Besseres ändert. Aber Patrick, da ist da keine gute Hoffnung. Die großen Gefahren, die wir in der Datenregulierungsrichtlinie sehen, ist nicht so sehr, dass IP-Adressen persönliche Daten haben, sondern dass ohne Wissen des Users seine Daten entnommen werden können. Die Richtlinie, die es seit 1995 gibt, soll abgeschwächt werden. Das Projekt Clean IT will sie gar nicht als Fokus ihrer Kampagne ansehen. Clean IT wird von Politikern gerne dazu genutzt, dass sie sagen, Kommunikation ist nicht unser Hauptproblem. Aber Amelia sagt, dass unsere Kommunikation ein sehr politisches Thema ist, weil nur über Kommunikation der Austausch über Politik stattfindet. Facebook zum Beispiel soll nicht darüber entscheiden, wie wir untereinander kommunizieren, wie wir miteinander debattieren. Das kann nicht Aufgabe von Facebook sein. Und es ist sehr wichtig, darüber sich auszutauschen, dass halt eben solche Einrichtungen wie Facebook eben nicht unsere Kommunikation einschränken dürfen. Und wir müssen dafür sorgen, dass

verbessert. Nun hast du an dieser Stelle gerade einen Haufen von Abgeordneten in diesem Mumble und fragst sie, wie man den Bürger erreicht und wie man das den Multiplikator Partei verwendet. Und an der Stelle, sorry, ich bin immer noch halskrank kaputt. Ich denke, da haben wir eigentlich einige Gruppen, die sich ganz, ganz stark und ganz klar zu den Kernthemen der Piraten bekennen. Von denen habe ich da bisher leider noch nichts gehört. Und ich denke, diese Gruppen müssen wir aktivieren, damit die endlich mal aktiv werden. Das ist, mag man als Stichelei interpretieren, ist es auch. Auf der anderen Seite frage ich mich eher an meiner Position, wie kriegen wir die Kommunikation zwischen den Ausschüssen, die die Datenschutzthemen behandeln, also den Ausschussmitgliedern. Wir haben den IT-DOT und den Eurobund Medien als zwei Beispiele in Berlin und dem Büro von Amelia besser. Weil ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Menge gibt, wo man frühzeitig mit Subsidiaritätsrügen und ähnlichen Verfahren arbeiten kann. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass man im Gegensatz zu Dingen, die auf der Bundesebene kommen, wo immer noch klar ist, das kommt von dieser oder von jener Partei, bei Dingen, die von der europäischen Ebene kommen, in einem Landesparlament relativ einfach auch die Koalition mit ins Boot holen kann. Weil das kommt ja dann nicht mehr von der Koalition, sondern das kommt ja von Europa. Und da bekennen sich tatsächlich fraktionsübergreifend die Kollegen viel gerne dagegen, als das bei Sachen von der Bundesebene ist. Ich möchte kurz deine Rede etwas langsamer zu sprechen. Okay. Es ist schwierig zu übersetzen on the fly. Wenn ich das richtig verstehe, ja, kann Frau ich jetzt Fragen beantworten? Amelia kann mal unterbrechen, wenn sie will. Okay, ja. Also, die Beziehung zwischen Datenschutz und Datenhaltung, die Datenhaltungsrichtlinie von 2006 hätte von Cecilia Malmström vor einigen Jahren bearbeitet werden sollen. Aber es ist jetzt verschoben auf 2015. Und es ist nicht wirklich in Verbindung mit der Datenschutzvorschrift als eine gesetzgebende Diskussion. Ich bin sehr kritisch, was die schwedische Kommissarin angeht, denn ich glaube, sie hat sehr schwach gehandelt, was diesen Punkt angeht. Und sie hätte die Verantwortung der Evaluation annehmen sollen, die ihr als Kommissarin gegeben war. Wir arbeiten weiterhin daran. Was wir auch tun können, was ihr auch tun könnt, ist, die Frage lokal aufzugreifen. Die Datenschutzrichtlinie. Wir haben mehr Politiker, die versuchen, das Problem anzusprechen, was politisch gute Verantwortung ist, betreffend Kommunikationsräume. Wie befähigen wir Gesellschaft miteinander zu kommunizieren? Der Großteil der Gesellschaft spricht, debattiert darüber. Was die Datenschutzvorschriften angeht, es geht auch darum, wie wir uns als Gesellschaft sehen. Es geht nicht nur über Berichte in Dokumente. Es geht auch um uns und die Grenzen, wie wir, in denen unsere Gesellschaft funktionieren soll. Alle Politiker sind dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen, denn sie sind gewählt. Aber wenn sie konfrontiert werden mit der Tatsache, dass sie nicht die Verantwortung übernehmen, von der wir wollen, dass sie sie übernehmen. Es gab auch eine Frage, dass Dinge viel zu schnell vom Tisch fallen und ein Mangel an Transparenz. Das Problem mit den europäischen Institutionen ist, dass sie zu viele Dokumente veröffentlichen. Die Maschinerie ist nicht ganz intransparent, aber es ist sehr schwierig, diese ganzen Informationen zu sortieren. Auch für uns im Europäischen Parlament ist es schwer. Ein Teil der eine Arbeitsgruppe am europäischen Kommissar arbeitet an einem Vorschlag 2 bis 3 Jahre, bevor sie es veröffentlichen. Im Europäischen Parlament haben wir oft nur 6 Monate. Wir haben auch weniger Angestellte. Es ist also schwierig. Manchmal, zum Beispiel beim Datenschutz oder wie wir im Augenblick elektronische Unterschriften diskutieren, in diesen Diskussionen macht es Sinn, sie auf dem europäischen Level zu bearbeiten, nicht auf dem nationalen, weil sonst die Unterschiede, die auf nationalen entstehen, werden gefährlich. Wir können unsere Daten manchmal durch mehr zentralisierte Strukturen besser schützen, denn Daten, die übermittelt werden, sind immer gefährlich, also nicht geschützt. Das How-to für die Konsultation ist auch auf Englisch veröffentlicht worden, in 2 Versionen. Eine davon ist für Bürger, die keine Urheberrechte haben, denn Urheberrechte entstehen automatisch bei Erstellung eines Werkes und es ist unwahrscheinlich, dass jemand nicht Urheber ist. Und deswegen, wenn man als Bürger und Urheber antwortet, wenn man der Kommission antwortet als Urheber, muss man mehr Fragen beantworten, als wenn man als Bürger ohne Urheber zu sein antwortet. Also hat man mehr Möglichkeiten, seinen Gesichtspunkt auszudrücken als normale Bürger. Das kann auch auf Englisch auf meinem Blog gefunden werden. Und wenn es jemand in Deutsch übersetzen möchte, da wäre ich sofort dabei. Ich werde versuchen, Informationen weiter zu verbreiten, was das angeht, auf dem C3 in Hamburg. Jan-Philipp Albrecht wird dort auch über Datenschutz sprechen. Was Deutschland betrifft, mein nächstes Ziel ist, mich nochmal bis zum 27. September mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke, es war Alexander Morlang, der die Frage aufbrachte. Ich wollte auch wollte ihn fragen, ob er als Kontaktperson zur Verfügung stellen würde. Es geht um Albrecht. Ich hoffe, dass er als Kontaktperson für die deutschen Piraten für die Albrecht-Konsultation als Kontaktperson zur Verfügung steht. Entschuldigung, ich habe mich verhaspelt. Ich weiß nicht, ob er noch da ist oder ob er uns gerade zuhört. Wenn er gerade nicht da ist, dann würde ich sagen, wir haben auch eine Arbeitsgruppe, die sich zum Thema Urheberrecht Gedanken gemacht hat. Und wir haben einen Beauftragten für Urheberrecht. Und ich würde sagen, dass wir dann diese Person auch mit Amelia in Verbindung setzen. Das ist so mit der Bruno Kramm. Und ich habe ihn schon auf die iPad Umfrage hingewiesen und er meinte auch, dass er dort im Januar was machen möchte. Das heißt, ja, da können wir Kontakt herstellen mit Amelia, dass sie dann einen festen Ansprechpartner hat auf Seiten der Piratenpartei Deutschland. Ja, und grundsätzlich ist der Simon ganz gut, da er sowohl im Euro, also da im IT-Dot als auch im Eurobund Medien ist. Und damit sowohl mit der Medienpolitik als auch mit der Europapolitik als auch mit den klassischen Datenschutzthemen zu tun hat, werde einfach sein Büro bitten, mit Amelias Büro Kontakt aufzunehmen. Wenn ich ganz kurz darf, ich sehe hier im Raum ist ja auch von den NRW-Abgeordneten der Tyler Durden, der ja für den Bereich Europapolitik zuständig ist, beziehungsweise auch im Europaausschuss sitzt. Tyler, wie siehst du das? Was jetzt konkret?

Grundrechtsprüfung durchgeführt. So, jetzt ist das Rahmenprogramm bis 2020 aktuell, das nächste. Und die Frage an Emilia ist, ob sich da etwas bessert oder ob so etwas wie Index da wieder möglich wäre. Und da geht es dann um Horizon 2020 und die Projekte dazu. Genau. Im Parlament wurden die Fragen zu Horizon 2020 diskutiert. Es wird Geld locker gemacht für mehr soziale Aspekte von den Kommunikationstechnologien, auch um das Vertrauen zur Bevölkerung aufzubauen. Aber das Problem, das wir sehen, ist, dass in Krisenzeiten viele nicht in Projekte investieren wollen, die Gemeinschaftsprojekte sind. Nachforschungen, wie verschiedene Länder miteinander kommunizieren oder miteinander umgehen. Die Länder machen eher nationale Umfragen, zum Beispiel Belgien und Holland. Und das Budget für diese Umfragen auf EU-Ebene wird beschnitten, wird reduziert. Und es werden mehr Themenfelder in diese Umfragengebiete eingebunden, sodass da noch höhere Kosten auf uns zukommen. Amelia stand dem Horizon 2020 eher kritisch gegenüber. Und das ist eine große anonyme Gemeinde für eine Online-Umfrage. Das Parlament, das EU-Parlament, hat sogar eine konservativere Einstellung, was diese Kommunikation angeht, als die Wirtschaft. Und Amelia ist dafür, dass mehr Schichten der Gesellschaft die Möglichkeit haben müssen, an Kommunikation teilzunehmen. Vielleicht war die Antwort nicht detailliert genug in Ihren Augen, aber das war Ihre Position dazu. Eine Nachfrage, wäre Index wieder möglich? Patrick, bitte nochmal. Amelia? Stell die Frage bitte nochmal. Gil, hat er das schon besetzt? Ich sagte gerade, bitte die Frage nochmal stellen. Gil war kurz Entschuldigung, raus. Bitte, bitte die Frage nochmal stellen. Ich habe das Ende nicht gehört. Ja, meine Frage an Amelia ist nochmal kurz die Nachfrage. Wäre Index nach dem neuen Rahmenprogramm wieder möglich, das zu fördern? Diese Entscheidung würde nicht vom Europaparlament gefällt werden. Darauf kann sie nicht antworten. Wenn ich ganz kurz dazu was sagen dürfte, ausnahmsweise nicht als Moderator. Ja. In der französischen Presse ging heute eine Liste von 190 einzelnen Projekten rum, die sozusagen Anschlussprojekte von Gesamtindex sind innerhalb der EU-Ebene, unabhängig von den jeweiligen Ständen. Das fand ich schon sehr irritierend in diesem Zusammenhang. Ja, ich würde dazu noch mal ergänzen wollen, dass es aus meiner Sicht ein bisschen schade ist, dass immer nur Index im Fokus steht, wenn es um diese EU-Forschungsprojekte geht im Bereich innere Sicherheit, die negative Folgen für unsere Privatsphäre haben. Da gibt es zahlreiche andere Projekte, die mindestens, sage ich mal, ungefähr das Datenschutzeingriffslevel von Index haben, beispielsweise ADEPT oder andere Projekte, die gezielt Forschung fördern, die sich beispielsweise damit auseinandersetzt, wie ich Menschenmassen unter Kontrolle halte, wie ich in Städten Mobilfunktelefone zuordnen kann, beispielsweise in Situationen wie Demonstrationen. Und das sind alles Sachen, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch. Ich freue mich natürlich, wenn durch Index allgemein dieser Themenbereich in den Fokus gerückt wird. Aber ich würde davor warnen zu sagen, wenn Index bei der nächsten Runde nicht dabei ist, dann wird alles gut werden. Denn eigentlich reden wir hier von mindestens 100 Index. Und da werden auch in der nächsten Runde definitiv wieder welche dabei sein. Also da gibt es einzelne Abgeordnete, die zu dem Thema arbeiten. Es gab auch man konnte an der Konsultation teilnehmen und sich dafür aussprechen, nochmal gegenüber der EU-Kommission, dass man sich wünscht, dass mehr Geld in soziale Prävention oder Sozialforschung allgemein gesteckt wird. Ob das berücksichtigt wird, ist natürlich fraglich. Ich würde es bezweifeln. Vielen Dank, Katha. Ich dachte schon, ich hatte schon die große Sorge, du wärst heute gar nicht mehr hier, weil du freiwillig dich die ganze Zeit so stumm stellst.

einzugreifen. Und gerade wir als Piraten, als reine Oppositionsparteien in der Regel dort kein wirklich effektives Mittel in der Hand haben, sodass sich auf jeden Fall auch anbietet, oder es erforderlich ist vielmehr, dass wir mit den Abgeordneten im Europaparlament noch enger zusammenarbeiten, um an den Informationsaustausch zu verbessern und dann noch andere Möglichkeiten von politischem Widerstand aufzubauen. Ich würde mich zumindest freuen, wenn wir es hinkriegen, gemeinsam Anträge einzubringen und gemeinsame Pressemitteilungen zu machen mit allen 5 Fraktionen, die wir gerade haben. Also gut, die Europa-Fraktion ist nicht unsere Fraktion, aber es wäre ja schon mal ein erster Schritt. Diese Kritik ist natürlich auch mit Sicherheit angekommen, passt jetzt nicht so richtig zum richtigen, zum heutigen Abend. In diesem Zusammenhang dann eher zurück zur EU-Geschichte. Sehe ich hier gerade mal ganz kurz über ein paar der Pet-Fragen, die hier so rumgeistern. Und in dem gleichen Zusammenhang, denn Amelia hatte ja schon ein paar Mal auf den Lobbyismus auch oder überhaupt den Lobbyismus angesprochen in Brüssel. Ich glaube, niemand von uns wirklich genau weiß, wie hart der Lobbyismus in Brüssel agiert, nicht nur im Parlament, sondern auch im, ja, überall eigentlich. Egal wo man ist. Tirdes, kannst du vielleicht uns hier kurz nahelegen, wie hart der Lobbyismus in Brüssel dich tagtäglich trifft? Schwere Frage über die Lobbyisten. Es kommt immer auf den Fall und auf das Thema drauf an. Ich werde, was die den Datenschutz angeht, als hoffnungsloser Fall angesehen. Und da ich eher mit sozialen Aspekten zu tun habe und nicht so sehr mit der Industrie, bin ich vom Lobbyismus nicht so sehr betroffen. Und die Abgeordneten sind sich durchaus bewusst, dass die Lobbyisten Einzelinteressen der Industrie vertreten. Und wenn man nicht sieht, dass die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, Telekommunikation offen auszuüben übers Internet, dann fühlt man sich dafür auch nicht unbedingt verpflichtet, dieses weiterzuentwickeln seitens der Industrie. Wenn man aber glaubt, dass es der Gesellschaft wichtig ist und dass es halt wichtig ist für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, dann muss man es auch kritischer gegenüber den Lobbyisten vertreten. Am Ende des Tages ist es so, dass jeder Parlamentarier, auch ich, gemocht werden möchte. Und wenn man sich gegenseitig hilft, wird man vielleicht gut angesehen. Wenn man sich nicht hilft, wird es oft schnell als Desinteresse ausgelegt oder auch an mangelnden Fähigkeiten, sich miteinander oder auseinanderzusetzen mit anderen Positionen. Wir brauchen lokale Rückbestätigungen an die Abgeordneten, dass das, was sie machen, gut ankommt, dass es wahrgenommen wird. Und daran müssen wir arbeiten. Markus, möchtest du? Frage, ganz kurz. Ja, eine ganz kurze. Ist auch länger. Möglich... Was? Egal, auch länger, Verzeihung. Genau. Viele Konsultationen sind ja jetzt auch für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Wäre es dann nicht auch sinnvoll, die in den einzelnen Sprachen zu haben? Wie zum Beispiel jetzt die iPRED-Konsultation, die jetzt nur auf Englisch verfügbar ist? Wir haben uns nicht darum bemüht, das zu übersetzen. Das Parlament hat das kritisiert, dass es nicht in anderen Sprachen außer Englisch verfügt ist. Letzte Woche gab es eine Pressekonferenz in Straßburg, wo ein Abgeordneter der Liberalen aus den baltischen Ländern das sehr kritisiert hat, dass es so schwer das erinnert zu lesen mich ist. Persönlich ganz kurz an das Gespräch, was wir in Brüssel hatten, als du, Tirdis, uns gebeten hattest, als Piraten in Deutschland nach Möglichkeit alles das, was EU-Ebene betrifft, auch aus den Landtagen heraus ins Englische zu übersetzen. Würde dies das wirklich helfen? Wäre da eventuell Material dabei, wenn wir sagen, es betrifft EU-Ebene und das würden wir dann sozusagen ganz bewusst ins Englische übersetzen? Wenn man mehrere Dokumente hat, wird es schwierig mit dem Übersetzen. Es wird einfach zu viel. Es gibt schon genug zu lesen. Die größte Herausforderung im Zeitalter der Information ist, wie man die Informationsaufnahme begrenzt. Wir müssen uns kurz fassen, vielleicht. Wir werden in den kommenden Monaten elektronische Unterschriften diskutieren. Wenn man da noch detailliertere Informationen hinzufügt, dann wird es schwer, das alles aufzunehmen. Aber ich glaube, Patrick Weil wollte das Gesetz gegen anonyme SIM-Karten in Deutschland kritisieren. Er hat eine Presseerklärung ausgegeben, die mir weitergeleitet wurde. Und es war insofern hilfreich, als dass ich das an weiteren Leuten weiterleiten könnte. Also auch für den Fall, dass es halt größeren Einfluss haben könnte, dass man sollte sich gut überlegen, welche Informationen man von seiner lokalen Ebene aus weitergibt und sich am besten dabei kurz halten. Okay, können wir noch Fragen aus dem Publikum zulassen? So wie ich jetzt gerade das Setup verstanden habe, müsste dann jemand eine Frage hat, die entweder ins Pad schreiben oder hier oben ins Podium hochkommen, weil ihr, glaube ich, aus dem Zuhörerraum nicht sprechen könnt. Vielleicht machen wir im Pad eine Rednerliste, dass wir dann das ein bisschen koordinieren können. Ein Teil der Fragen hatte ich ja ganz bewusst schon mit abgetrackert, aber genau aus diesem Grund. Solange niemand im Pad jetzt sich selber einträgt, weil wir gerade das Thema Lobbyismus hatten, wenn wir Amelia nochmal fragen dürfen, dann in diesem Fall ganz direkt. Wie bist du für ein Lobbyregister in Brüssel? Würde ein Lobbyregister helfen? Das heißt, wer hat wann mit wem wie Kontakt aufgenommen? Das augenblickliche Transparenzregister ist designt, um einfach zu sein. Ich denke, schärfere Reputationsansprüche würden es schwieriger machen, für Organisationen sich dort eintragen zu lassen, denn sie haben nicht so viel Zeit oder Arbeitskräfte, um sich damit zu beschäftigen. Viel einfacher als die Anzahl der Lobbyisten zu begrenzen, wäre, wenn man darauf Sorgen trage würde, dass die Abgeordneten die Abgeordneten müssen die ideologische Überzeugung haben, dass Kommunikationsräume, die eben so funktionieren, wie Leute sie als funktionierend haben wollen, schafft. Denn die Gesellschaft, wenn wir nicht miteinander kommunizieren können, das wäre vielleicht einfacher zu organisieren, als die ganzen Lobbyisten im Auge zu behalten und zu registrieren. In den Vereinigten Staaten haben sie sehr strenge Regeln zur Registrierung der Lobbyisten, aber trotzdem haben sie dort auch Probleme mit Lobbyismus. So, ich denke, das Problem im politischen Prozess ist nicht, dass sie nicht registriert sind. Okay, also es gibt noch Fragen im Pad. Kurze Gegenfrage von mir. Wie gehen wir mit den englischsprachigen Fragen um? Vorschlag, die englischen Fragen würden wir an Amelia vorlesen. Bräuchte allerdings einen Link. Soll ich jetzt eine Frage vorlesen? Ich habe das nicht mitgekriegt, sorry. Und wenn ja, welche? Da ist einmal eine Frage auf Englisch aus dem Bereich der Ideologie. Thema Kannst Raten. Du mir die Zahlennummer sagen? Und dann 54. Okay, danke. Das Problem, was mir gerade auffällt, ist, während die Frage nun also auf Englisch Amelia vorgelesen wird, haben wir sie gar nicht auf Deutsch vorliegen. Wie wird die Situation in den... Er kennt die Situation, in der unsere öffentlich gewählten Vertreter die politische Verantwortung dieser Situation annehmen, zum Beispiel für Menschen aus der Industrie oder andere Institutionen. Wenn unsere öffentlich gewählten Vertreter bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, was sie tun, die Datenschutzvorschrift ist ein gutes Beispiel für die Anwendung von politischer Verantwortung. Das Industriekomitee des EU-Parlaments sagt, es wird nicht für uns als Gesetzgeber zu entscheiden sein, wann Daten gesammelt werden, warum sie gesammelt werden. Wir haben zurzeit einen Entwurf, der vorschlägt, dass die Verantwortung der Gesetzgebung für diese Situation, und wir müssen uns da auch an unsere konservativen Kollegen wenden, denn es ist nicht angemessen, diese Menge an Kontrolle outzusourcen. Wenn wir uns ansehen, wie politisch die Daten- und Kommunikationskontrolle ist. Wichtigerweise, ich denke nicht, dass wir zum Beispiel ein Manifest brauchen, dass wir sie übernehmen sollten. Okay, Grumpy, siehst du gerade noch was? Irgendwie sehe ich gerade nichts spontan. Ich blätter nochmal durch. EU-Reform weiß ich jetzt nicht. Ist die Piratenpartei wirklich für eine EU-Reform, sozusagen das Parlament zum Machtzentrum auszubauen und die Kommission und den Rat als nachrangig einzuordnen nach dem Parlament? Das können wir eh nicht leisten, würde ich sagen. Verzeihung. Ich glaube, es gab oft diese Forderung, dem EU-Parlament Initiativrecht einzuräumen, also dass das EU-Parlament auch selber einen Gesetzesentwurf initiieren kann und nicht auf die Vorschläge der EU-Kommission warten muss. Aber das ist, glaube ich, ein generelles EU-Thema. Ich weiß nicht, ob es heute hier passt. Aussortiert, das würde sagen, sie kann dazu jetzt sofort was sagen. Ansonsten kann sie wie jeder Pirat agieren und sagen, ich habe da keine Meinung zu. Ich würde dazu gerne etwas sagen. Das Europäische Parlament kann eine zentrale Kraft sein, nicht nur um Rechte auf den Weg zu bringen, sondern auch die Kommission dafür verantwortlich zu halten über die Zeit. Wir müssen uns auf externe Experten verlassen in dem Zyklus der Gesetzgebung. Zum Beispiel eben an dieser Albrecht-Konsultation. Wenn wir eine Kampagne auf den Weg bringen, um dass Bürger besser gehört werden in dieser Konsultation, dann sollten wir uns auch auf dem europäischen Level hinterher mit den Ergebnissen davon beschäftigen. Wir sollten es später dann auch in unsere eigene Arbeit einfließen lassen. Das Parlament hat diese Verantwortung, aber es weiß sie nicht immer zu nützen. Die Werkzeuge, die dem Parlament zur Verfügung stehen, sollten wir eine Strategie entwickeln, um sie so zu benutzen, wie sie gedacht sind, um die Verantwortlichen auch zur Verantwortung zu ziehen. Und das auch mit dem Verlauf der Zeit strukturiert zu handhaben. Es ist manchmal anstrengend, aber ich denke,